Karnevalslied aus dem 18. Jahrhundert? Gespielt auf einem Klavichord. Jetzt fragt ihr euch, was macht der Mann damit? Ist klar, Techno-Musik. Ich werde immer wieder gefragt, was hast du da für Klänge drauf auf der Maschine? Ich sag, nur die geilsten natürlich. Zum Beispiel diesen hier. Um genau zu sein, nur diesen eigentlich. Ich habe da mal so einen kleinen Loop geschustert. Geht ab wie Sau, ne? So, und ist natürlich auch mit Effekten ausgestattet. Wir legen jetzt ein Vibrato drauf. Aber ein bisschen affig. Wir machen was anderes. Eine kleine Mixtur. Moment mal. Techno-Musik.